5, DIN A2, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6. Ich hab Format. Du hast Format. Er hat Format. Wir haben Format. 297 mal 420. Natürlich Millimeter. Ist Format. Das ist DIN A3. Was hat DIN A2? 420 mal 594. Natürlich Millimeter. Davon später. DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6. Ich hab Format. Du hast Format. Bringt